Impuls. Zur Fantasie. Eine schöne Sache soll die Liebe des Menschen zum Fantastischen sein. Mit ihrer Zuhilfenahme kann er ganze Welten begehen, ohne von der Stelle zu rücken. Er kann sich gewisse Begebenheiten verinnerlichen, ohne dort körperlich zugegen zu sein. Dazu hat ihn seine Fantasie mit geistlicher Kraft ausgestattet. Sie benötigt er auch weiterhin dringend für sein Leben. Wegen ihr kann er so vieles richtig verstehen, was eine Bedeutung für das Dasein als Mensch hat. Dabei kann er sich verwirklichen, weil er sich dementsprechend verhält, wie es bei ihm veranlagt ist. Er hat dabei mit Hilfe der Fantasie manches Wahre erkannt und auch eingesehen, dass es so gegeben ist, wie es ihm zu sein scheint. Schließlich kann er sich wegen der eigenen Begabung zu ihr sogar etwas in intensiver Weise vorstellen. Da erfährt er ihre innere Leuchtkraft und kann sich das Geschaute getreu der eigenen Vorstellungskraft ausmalen. Es soll unterdessen keine besondere Rolle gespielt haben, was das gewesen ist, was wir uns vorgestellt haben. Jede Fertigkeit eines Menschen wäre so zu bewerten, dass sie von ihm zu Recht angewandt wird. Haben wir da besser keine unbegründete Angst vor den Eigenheiten unseres Wesens? Es zeigt uns nur, was für uns bestimmt ist. Allein nur darum, weil so etwas nicht durch andere Leute als erfahrungswert zu bestätigen gewesen ist, bräuchte es noch lange nicht verkehrt zu sein, was wir uns vorgestellt haben. Lernen wir doch besser, dem Gegebenen zu vertrauen, das uns innewohnt. Was uns davon bekannt ist, das wenden wir berechtigterweise an. So kann es endlich bei uns dazu kommen, dass wir auf eine gerechte Weise gegenüber uns selbst handeln. Jeder Mensch hat etwas, was er braucht und auch für sich einsetzt. Etwas sollte uns gelingen. Daran machen wir fest, ob es uns gut geht. Am Menschen sollten zudem gewisse Regulationen vorkommen, die uns hierbei den Weg weisen können. Auf sie nehmen wir gerne Bezug. Da erscheinen die Dinge vor uns und ergeben manche zuvor noch ungeahnte Gelegenheit zur Bestimmung der eigenen Verfassung. Wir sichten die eigene Innenwelt. Dazu fluten wir sie mit unserer Vorstellungskraft. Zuweilen ziehen wir uns auch wieder von solchen intensiven Erlebnissen zurück. Das ist natürlich wahr. Dabei folgen wir dem Lauf der Dinge, wie er berechtigterweise aufgekommen ist. So gehen wir auf dem Weg der Erfahrung des inneren Lichtes und finden dabei ein lebendiges Menschendasein an uns vor. Der gewisse Sinn für das Reale wird unser Vermögen dabei stärken können. Da machen wir fest, was uns bedingt. Eine Realität liegt dem Menschendasein zugrunde und macht aus, wie es uns ergeht. Das Leben ist nicht frei von Zwang gewesen. Das Ganze soll etwas sein, was wir haben, sind und tun. So wirkt es sich aus. Nicht immer ist das für uns günstig gewesen, was geschehen ist. Das Dasein ist zuweilen nichts anderes als der Moment des Zulassens des Gegebenen gewesen, die Annahme von Impulsen, Kräften und Momenten wird uns auferlegt. Somit bilden sich unsere Eigenheiten aus und verleihen uns eine eigene Gestalt. Alle Emanation des Geistes wird so bewirkt, dass man nachwirken lässt, was eh vorgekommen ist. Das geschieht von sich aus oder das Ergebnis wäre verfälscht. Dann wird auch der eingetretene Erfolg wahr, wenn wir die Dinge akzeptiert haben, wie sie erschienen sind.